Es gab keine weiteren Musikattacken mehr, aber Finn konnte trotzdem lange nicht einschlafen. Sobald er einnickte, rüttelte ihn der nächste Hustenanfall wieder wach. Der letzte war so schlimm, dass er glaubte, er würde ohnmächtig, was ihm durchaus lieb gewesen wäre, egal was, nur raus aus diesem Albtraum. Das Dachfenster hoch über ihm ließ ein paar Streifen gedämpftes Licht durch die aufgeklatschte schwarze Farbe sickern. Draußen in einer Welt, die nicht mehr seine war, war's Tag. Vielleicht früh, vielleicht spät, was auch immer. Jedenfalls gingen dort Leute ihren Geschäften nach, ohne zu ahnen, dass in dieser Zelle ein junger Mann, der kein Glück, sondern immer nur Pech hatte, sich Wasser aus der Lunge zu husten versuchte. Für jede Portion Pech, die Gott austeilt, hatte seine Oma gesagt, gibt er 2 Portionen Glück. »Glaube ich nicht«, krächzte Finn, und endlich schlief er doch ein. Er träumte vom Pettingill Park, Colleen saß auf dem Karussell, Mary hing mit dem Kopf nach unten am Klettergerüst und bohrte in der Nase, was man ihr einfach nicht abgewöhnen konnte. Oma meinte, Mary würde noch auf dem Sterbebett in der Nase popeln. Besagte ältere Dame saß jetzt in der Nähe auf einer Bank, das Strickzeug auf dem Schoß, während sie über dem neuesten Wortsuchrätsel die Stirn runzelte. Finn kletterte auf allen Vieren die große Rutsche hinauf, setzte sich dann und sauste nach unten, wieder und immer wieder. Kein musikalisches Zwischenspiel unterbrach den angenehmen Traum, der sich schließlich unbemerkt davonmachte, wie Träume es meistens taten. Finn wurde irgendwann später von Doc und einem Mann geweckt, der um einiges älter als die anderen war. Sie zerrten ihn von der Pritsche und schleiften ihn wieder durch Küche und Esszimmer in das Arbeitszimmer, wo der weißhaarige Mr. Ludlam ihn erwartete. Er wirkte ein wenig grau an diesem Morgen, jedenfalls war es für Finn Morgen. Die Augen waren rot umrändert und auf seinem Hemd war etwas, was wie ein Senfklecks aussah. Die Hände hatte er wieder auf dem Tisch gefaltet und Finn bemerkte, dass die vernarbten Knöchel geschwollen zu sein schienen, außerdem fleckig. War das Blut? Mr. Ludlam starrte ihn an, Finn starrte zurück und dachte an etwas anderes, was er im Fernsehen gesehen hatte, eine der endlosen, öden Diskussionsrunden auf BBC, die Finns Mutter so zu mögen schien, aus Gründen, die er und seine Schwestern und Oma, die Coronation Street, EastEnders und Doctor Who mochten, nie begreifen konnten. Die Runde hatte über fortgeschrittene Verhörmethoden, alias Folter, diskutiert, und einer der Teilnehmer, ein pausbäckiger Mann, der wie Prinz Andrew nach einem Jahr in einer dunklen Kammer bei Milchshakes und Doppelburgern aussah, sagte, dass das nie funktioniere. Weil, wenn der arme Kerl nicht weiß, was seine Gesprächspartner herausfinden wollen, dann wird er etwas erfinden, liegt auch auf der Hand. Das lag wirklich auf der Hand, und Finn hatte Fantasie. Genug Fantasie, sich zu Hause, in der Schule und in der Nachbarschaft aus allen möglichen kleineren Klemmen zu ziehen. Aber Fantasie oder nicht, ihm fiel keine Geschichte ein, die Mr. Ludlam überzeugen könnte und ihm weiteres beinahe Ertrinken ersparen würde. Finn hätte sich eine Geschichte über die fehlende Aktentasche aus den Fingern saugen können, sogar mit den Entwürfen. Aber sollte er etwa sagen, die fehlenden Entwürfe wären in einer Aktentasche in der Bombenfabrik? Das klang wie etwas aus dem Cluedo-Brettspiel. Und was käme als nächstes? Geklaute Bauteile für U-Boote? Gehackte Passwörter für die Bankkonten russischer Oligarchen? Vorläufig starrte Mr. Ludlam ihn weiter an. »Ich hab Hunger«, platzte es aus Finn heraus. »Könnte ich vielleicht was zu essen kriegen, Sir?« Mr. Ludlam starrte weiter. Als Finn schon meinte, dass der Mann nichts sagen würde, dass er irgendwie in Trance wäre, sagte Mr. Ludlam, »Was würden Sie von einem kompletten irischen Frühstück halten, Mr. Herlihy?« Finn klappte der Mund auf, Mr. Ludlam lachte. »Ich nehme Sie bloß ein bisschen hoch, Finn. Heute Finn, immer Finn. Was würden Sie von einer richtig satten Ladung Eier, Speckstreifen, Champignons und einer schönen dicken Wurst halten? Plus Tomate, damit alles gut aussieht.«